Mal angenommen, der Erfolg im Ausland stellt sich für die Paletons tatsächlich ein, dann könnte ihnen genau das passieren, was den deutschen Dissidenten widerfahren ist. Vor 26 Jahren revolutionierten sie mit ihrem Album Sahara Electric die aufkommende Ethno-Szene. Das machte sie auch im Ausland bekannt. Fragt man heute aber junge Leute nach den Dissidenten, erntet man meist nur ein Achselzucken. Was hier offensichtlich in Vergessenheit geraten ist, zündet jenseits der deutschen Grenzen immer noch. Sebastian Bagon hat die Dissidenten bei einem internationalen Folkfestival im spanischen Plasencia auf der Bühne gesehen und anschließend zum Interview getroffen. Sayyidatu wa sadati, salamu alaikum. Rund 4000 Fans sind in die Altstadt von Plasencia gekommen, um die deutschen Pioniere der Weltmusik live zu erleben. Ich frage die Gründungsmitglieder der Dissidenten, Uwe Möhrig und Marlon Klein, warum sie noch immer die Konzertstrapazen auf sich nehmen. Lust am Spielen und natürlich auch Geldmangel. Eine Kombination aus beidem. Die Kinder und die Krise. In den tranceartig gestalteten Liedern der Tanga Sessions erzählen die marokkanischen Sänger Moulay Tahar und Abdelkrim El Kasbaji vom möglichen Frieden zwischen Völkern und Regionen. Voraussetzung dafür sei eine Abkehr vom religiösen Fanatismus, egal ob er von muslimischen Fanatikern oder christlichen Neokons stammt. In dem Song Gun Factory klagt die Band die Kriegsprofiteure der internationalen Waffenindustrie an. »1983 hatten die Dissidenten mit ihrem Erfolgsalbum Sahara Electric der zeitgenössischen Popmusik eine neue Richtung vorgegeben. Der spanische Kritiker José Miguel López feierte das Album als Bibel und Koran der Weltmusik, erinnert sich Uwe Möhrig. Manche Leute sagen ja, wir haben es miterfunden Ende der 70er, Anfang der 80er. Mein Gott, ist das lange her. Also vor 30 Jahren. Gut, manchmal ist es auch ein bisschen wie ein Klotz am Bein, möchte ich sagen, weil, was ist das, Weltmusik? Weil wir haben da ein großes Herz, eigentlich spielen wir alles außer Nationalhymnen und Militärmusik. Ne? Also inwiefern ist das Weltmusik? In dem Augenblick, wo man sich mit anderen Kulturen zusammensetzt, dann scheint das sowas zu sein. Während die Dissidenten in Deutschland nur noch bei Insidern ein Begriff sind, gelten sie auf der Iberischen Halbinsel und im Maghreb als lebende Legenden. Gastgitarrist Roman Bunker. Ja, ich glaube, Dissidenten ist schon eine spanische Gruppe, weil sie einfach sehr viel in Spanien gespielt haben. Auch mal in den Charts waren hier und durch die Kombination mit den marokkanischen Sängern natürlich auch ein bisschen speziell in die Nachbarschaftspolitik der zwei Länder jetzt auch ein bisschen passen. Also das ist einfach eine Nachbarschaftsgeschichte. Auf ihrem aktuellen Album Tanga Sessions reagieren die Dissidenten auf die seit dem 11. September 2001 veränderte Weltlage. Die übersteuerten arabischen Gesangsparts auf dem neu bearbeiteten Hit Fata Morgana erinnern an die aufgeregten Stimmen der Kriegsberichterstatter von Al Jazeera und CNN. Uwe Möhrig fühlt sich manchmal wie ein Prophet, der in seinem Vaterland nichts gilt. Umso mehr freut er sich darüber, dass die Dissidenten im Exil unvergessen sind. Das ist ein ziemlicher Hit da in Marokko. Ne? Wir machen auch fürs Goethe-Institut nächstes Jahr dann ein ganz großes Projekt mit einem arabischen Orchester von 60 Musikern. Und da werden wir diese Songs speziell da arrangieren und mal sehen. Das Ding bringen wir auch nach Amerika. Nächstes Jahr im Februar sind wir da kreuz und quer unterwegs. Weil jetzt mit Obama, da ist so eine gewisse Öffnung wieder Richtung Afrika und Nahe Osten. Sind wir also unwillkürlich wieder in dieses Fahrwasser der 80er zurückgeraten mit dem Projekt. Aber es macht Spaß und den Leuten gefällt es. Nicht nur das Publikum, auch die spanischen Kritiker sind von dem Sound zwischen Folklore und Futuristischem begeistert. Großen Anteil daran hat die aus Tübingen stammende Musikerin Elke Rogge, die seit anderthalb Jahren die Klangfarbe der Band mit ihrer Drehleier bereichert. Ich bin super stolz. Also ich habe eines Tages einen Anruf bekommen, da sagte der Uwe, hallo Elke, ich bin der Uwe, ich habe da so eine Combo. Und dann sagt er, Dissidenten, und ich habe gedacht, nee, gibt's nicht. War ganz toll, ein Traum für mich. Sebastian Wagon berichtete aus Spanien. Wer seine Erinnerungen an die Musik der Dissidenten wieder ein bisschen auffrischen möchte, ihr aktuelles Album heißt Tanga Sessions und das ist wohl deutlich geworden, sie sind immer noch hörenswert. Corso Kultur nach drei am Samstag mit dem Musikmagazin.